Im vierten Jahre Joachims, des Sohnes Josias, des Königs von Juda, aber erging von Seiten Jahwes folgendes Wort an Jeremia: Nimm eine Buchrolle und schreibe alle die Worte darauf, die ich in Betreff Israels und in Betreff Judas und in Betreff aller Völker zu dir geredet habe. Von der Zeit ab, da ich zu dir redete, von den Tagen Josias an bis auf den heutigen Tag, vielleicht hören die vom Hause Juda auf all, das Unheil, das ich gesonnen bin, ihnen anzutun, dass sie sich ein jeder von seinem bösen Wege bekehren, so will ich ihnen ihre Verschuldung und Sünde vergeben. Da berief Jeremia Baruch, den Sohn Nerias, und Baruch schrieb, so wie sie Jeremia ihm vorsagte, alle Worte Jahwes, die er zu ihm geredet hatte, auf eine Buchrolle. Sodann wies Jeremia den Baruch folgendermaßen an, ich bin behindert, ich kann nicht in den Tempel Jahwes kommen, so geh nun du hinein und lies aus der Rolle, die du so, wie ich es dir vorsagte, geschrieben hast, die Worte Jahwes dem Volk im Tempel Jahwes an einem Fasttage laut vor. Auch allen Judäern, die aus ihren Städten hereingekommen sind, sollst du sie laut vorlesen, ob sie sich vielleicht mit Flehen vor Jahwe demütigen und sich ein jeder von seinem bösen Wege bekehren, denn gewaltig ist der Zorn und der Grimm, mit dem Jahwe dieses Volk bedroht hat. Und Baruch, der Sohn Nerias, sett nach Alidem, was der Prophet Jeremia ihm befohlen hatte, indem er aus dem Buche die Worte Jahwes im Tempel Jahwes vorlas. Im fünften Jahre Joachims, des Sohnes Josias, des Königs von Juda aber, im neunten Monate, da berief man zu einem Fasten vor Jahwe das ganze Volk in Jerusalem und alles Volk, das aus den Städten Judas nach Jerusalem hereinkam. Da las Baruch die Worte Jeremias im Tempel Jahwes, in der Halle Gemajas, des Sohnes Safans, des Staatsschreibers, im oberen Vorhof, am Eingange des neuen Tors am Tempel Jahwes, dem gesamten Volk aus dem Buche laut vor. Als nun Michaja, der Sohn Gemajas, des Sohnes Safans, alle Worte Jahwes aus dem Buche gehört hatte, begab er sich hinab zum Palaste des Königs in das Gemach des Staatsschreibers, dort waren gerade alle obersten Beamten beieinander, der Staatsschreiber Elisama, Delaja, der Sohn Semajas, Elnathan, der Sohn Achbors, Gemaja, der Sohn Safans, und Zedekia, der Sohn Hananias, mit allen anderen Oberen. Michaja aber meldete ihnen alles, was er gehört hatte, als Baruch dem Volk aus dem Buche laut vorlas. Da sandten die sämtlichen Oberen Judi, den Sohn Netanjas, des Sohnes Selemjas, des Sohnes Schusis, an Baruch mit der Botschaft, die Rolle, aus der du dem Volke laut vorgelesen hast, die nimm mit dir und komm hierher. Und Baruch, der Sohn Nerias, nahm die Rolle mit sich und kam zu ihnen. Sie aber geboten ihm, setze dich hin und lies sie uns laut vor. Und Baruch las sie ihnen laut vor. Als sie nun alle die Worte gehört hatten, sahen sie einander erschrocken an und sagten zu Baruch, wir müssen dem König alle diese Vorgänge melden. Zugleich befragten sie Baruch, teile uns doch mit, wie du alle diese Worte aufgeschrieben hast. Baruch antwortete ihnen, er sagte mir mündlich alle diese Worte vor, während ich sie mit Tinte in das Buch schrieb. Da sprachen die Oberen zu Baruch, geh und verbirg dich samt Jeremia, dass niemand wisse, wo ihr seid. Hierauf begaben sie sich zum König ins innere Gemach, nachdem sie die Rolle im Gemache des Staatsschreibers Elisama verwahrt hatten, und meldeten dem König alles, was vorgegangen war. Da sandte der König Judi hin, die Rolle zu holen, und er holte sie aus dem Gemache des Staatsschreibers Elisama. Sodann las sie Judi dem König und allen Oberen, die den König umstanden, laut vor, der König aber saß gerade in der Winterwohnung, da es im neunten Monate war, und vor ihm brannte das Kohlenbecken. Jedes Mal aber, wenn Judi drei oder vier Spalten vorgelesen hatte, zerschnitt sie der König mit dem Federmesser und warf die Fetzen in das Feuer auf dem Kohlenbecken, bis die ganze Rolle von dem Feuer auf dem Kohlenbecken verzehrt war. Der König aber und alle seine Diener, die alle diese Worte anhörten, erschraken nicht, noch zerrissen sie ihre Kleider, und ob auch Elnathan und Delaja und Gemaja den König dringend baten, die Rolle nicht zu verbrennen, hörte er doch nicht auf sie. Vielmehr beauftragte der König den Prinzen Jerachmil, sowie Seraja, den Sohn Asrils, und Selemja, den Sohn Abdels, den Schreiber Baruch und den Propheten Jeremia zu holen, Jahwe aber hielt sie verborgen. Da erging das Wort Jahwes an Jeremia, nachdem der König die Rolle verbrannt hatte samt den Worten, welche Baruch aufgeschrieben hatte, so wie Jeremia sie ihm vorgesagt, also lautend, nimm nun eine andere Rolle und schreibe darauf alle die früheren Worte, die auf der früheren Rolle standen, welche Joachim, der König von Juda, verbrannt hat. In Betreff Joachims, des Königs von Juda, aber sollst du sagen, so spricht Jahwe, du hast jene Rolle verbrannt, indem du sprachst, warum hast du darauf geschrieben, der König von Babel wird gewiss kommen und dieses Land verheeren und Menschen und Vieh daraus vertilgen. Darum spricht Jahwe in Betreff Joachims, des Königs von Juda, also, er soll keinen Nachkommen haben, der auf dem Thron Davids sitze, und sein Leichnam soll daliegen, preisgegeben der Hitze bei Tag und der Kälte bei Nacht. Und ich will an ihm und an seinen Nachkommen und an seinen Dienern ihre Verschuldung ahnden und über sie und über die Bewohner Jerusalems und über die Männer von Juda all das Unheil kommen lassen, das ich ihnen angedroht habe, ohne dass sie darauf hörten. Und Jeremia nahm eine andere Rolle und übergab sie dem Schreiber Baruch, dem Sohne Nerias, der schrieb auf sie den ganzen Inhalt des Buchs, das Joachim, der König von Juda, verbrannt hatte, so wie ihn Jeremia ihm vorsagte, außerdem aber wurden dem noch viele Reden gleicher Art beigefügt.